Tache Landstuhler, Elitehörer unterwegs, Folge 47. Heute ist Montag, 14. August, 11:30 Uhr, sonnig, schätze mal 24 Grad, sitze gerade auf 1300 Meter im Tannheimer Tal. Auf der linken Seite ist der Haldensee, geradeaus habe ich leider die Baumkrone oder die Baumgrenze noch nicht überwunden. Sehe ich nicht das Tannheimer Tal, wo ich wohne, aber deshalb ein bisschen Zirpengrillen und vielleicht im Tal so ein bisschen Verkehr als Atmo. Gut, ich hänge mal hier dran. Was ist noch passiert seit meiner letzten Folge? Habe ich ja erzählt, musste ich hier die Ende Wanderung abbrechen. Ich glaube, ich so 1500 Meter oder so, weil es viel zu gefährlich war. War auch gut so, passend dazu gestern ein bayerischer Fernsehbericht über die Bergwacht und auch so traurige Geschichte, wo wirklich dann so Pärche unterwegs sind und einer abrutscht und so, weil das kann hier ruckzuck schnell gehen. Ach, rein so vom Fahren. Ich glaube, gestern habe ich den ersten Downhill gemacht, wo ich bei trockenem Wetter mal über die Alm gefetzt bin. Ansonsten müssen euch mal Bike eher so Forstautobahn und schon manchmal Schiebe vorstellen, weil wie gesagt, wenn es halt so nass ist, auf deine Wurzeln kannst du wirklich vergessen. Aber auch heute, wo es jetzt so ein bisschen trockener ist, hast du schon so ein bisschen Traktionsprobleme. Rein zu meinem Lieblingsthema E-Biker. Ja, auch hier sind sie. Und ja, ich weiß auch nicht. Also das E-Bike muss sehr, sehr anstrengend sein. Also wenn man sie grüßt, grüßen die einem wirklich fast. Gibt's keine Ausnahme. Nicht zurück. Alle manuelle Fahrradfahrer grüßen, auch die Wanderer. Und ja, so wie sich der Ruf halt durchschallt, ob das verdienst oder nicht. Wenn du manuell fahrst, gibt's immer gleich Respekt. Wobei, jetzt bin ich auch hier diese Straße hochgefahren. Und da gab's auch wirklich von Wanderer Respekt, wobei ich aber gesagt habe, ach, die haben aber keine Ahnung. Weil, wie gesagt, so normali geteert die Straße hochfahren, wenn das in Anführungszeichen nur 400 Höhenmeter sind oder so, ist das jetzt auch jetzt nicht so die hohe Kunst. Aber gut, geht's weiter. Was habe ich dann gemacht? Also wie gesagt, bin wieder ins Tal gegangen und habe mir praktisch eine nächste Tour rausgesucht aus meinem Alpenvereins-App. Und zwar ging es dort um die Oberbrunner Alm. Das waren 12 Kilometer offiziell ausgeschildert, 8000 Höhenmeter. War ich dann auch ein bisschen länger unterwegs, insbesondere beim Abstieg. Weil ihr kennt es eigentlich schon ausrechnen, ach hier gab es Wurzeln und so ein bisschen Steine und so. Es war aber Gott sei Dank nicht ganz so steil wie auf den anderen Berg. Das war ja richtiger Berg. Gut, das ist ja auch ein Berg. Auf den anderen Berg hoch. Aber das ging, konnte man relativ langsam laufen. Das Wetter war auch relativ trocken noch. Man hat auch wieder ein paar Wanderer getroffen, die es aber irgendwie andersrum gegangen sind. Wobei ich dachte aber schon, ich hätte die Tour richtig aufgelegt, also von dem Ding, wie man es abgeht. Naja, ist egal. Und dann klappt's nicht. Dann kam er sogar am Mountainbiker manuell entgegen. Und der hat mir maximale Respekt gekriegt. Also er ist wirklich, ach, diese Wurzeln runter und richtig schön gerutscht und so. Also da muss er ein bisschen Profi gewesen sein, beziehungsweise muss ich das öfters machen. Also wie wir sehen, es geht, nur momentan nicht für mich, aber ist egal, kann ich mitleben. Als ich auf der Hütte eingekehrt war, habe ich mir dann Specknödel mit Kraut. Dann ist das ja, ach, die Hütte, wo ich erzählt habe, dass wenn man mit dem Mountainbike kommt, einen Schnaps kriegt. Gut, wenn man auch zu Fuß kommt, gibt's auch einen Schnaps. Da habe ich noch Russ getrunken und da habe ich noch einen Spezi. Kuchen habe ich mir gespart, der hat nicht mehr so gut ausgesehen. Und ja, dann bin ich wieder runtergelaufen, habe dann aber mich für den Forstweg entschieden, der, glaube ich, nur 3 Kilometer länger war. Aber irgendwie dachte ich, nee, ja, da muss ich mich jetzt zu sehr konzentrieren oder so. Nee, hatte ich keinen Bock gehabt. Deshalb auch an dieser Stelle Tourwidmung diesmal an den Sven. Reden. Nett gemeint, zieh einfach was draus zum Thema Motivation und auch wenn es nicht geht, einfach Alternative suche und einfach den nächsten Berg hochgehen. Hauptsache mal bleib dran und dann geht's einfach weiter. Also Dismo, Tourwidmung von einem Tag mit 1500 Höhenmeter zu Fuß und 43.000 Schritte geht an das Sven. So, bin ich dann noch Pizza essen gegangen bei uns im Ort. Dachte ich, ach komm, muss man auch Scharnitz mal unterstützen. Ist diese Dorfpizza am Kirschplatz. Sehr nette Bedienung. Pizza war okay, auch nicht teuer, kurz Pizza gegessen. Dann wollte ich ja noch, weil ich mir ja schon so hart mich gequält habe den ganzen Tag, wollte ich dann noch Eis essen gehen. Bin also noch Mono Mittenbach, oh, ich vergesse es immer, ich habe es am letzten Podcast falsch gesagt, Mittenbach. Und da war ja noch dieser Bozener Bauernmarkt und da, diesmal war ich auch drin gewesen und das war wirklich nice. Gibt es hier noch im Feed schon kurz die Folge, wo ich habe mitlaufen lassen und so. Ach, war ganz geil. Also wie gesagt, wer da in der Nähe ist, immer so Bozener Bauernmarkt, keine Ahnung, ob es dort auch wie so Kirmes oder so Feste gibt oder so, wer so Bescheid weiß, kann sich immer melden. Ist ja mein erster Urlaub bewusst im Ösiland beziehungsweise in den Bergen. Und ja, die Leute in der Trachte waren geil. Fand auch gut, dass es um 22 Uhr nichts mehr zu essen gab, nichts mehr zu trinken gab. Ich denke mal, da war es auch relativ gesittet. Und dann war es okay. Gut, dann auch ein bisschen Fernsehen geguckt, mich abgechillt. So, jetzt geht's immer schon beim Sonntag. Sonntag war Anreise ins Tannheimer Tal. Wetter hat hier gut ausgesehen, also bin ich mal gleich los. Ah, sind glaube ich so 70 Kilometer, braucht man so ein bisschen was über eine Stunde. War dann ungefähr um 11:30 schon in meinem Hotel Froni. Also kann ich hier schon mal direkt empfehlen. Schönes Haus, hab ehemaliges Doppelzimmer als Einzelzimmer gekriegt, also richtig groß, schönes, fettes Bett. Gut, Toilette bisschen klein und die Dusche auch, aber wie gesagt, wenn es interessiert oder wer Unterkunft sucht, kann sich hier mal melden. Wirklich günstig, 4 Nächte jetzt 139 €. Frühstück habe ich heute Morgen ja schon gehabt, war reichhaltig, war gut. Die Wirtin oder wo das hat, war sehr, sehr freundlich, nett. Zimmermädchen war ganz cool. Ja, Ausstattung ist okay, das Internet ist schnell, Fernseher hast du, ach, einwandfrei. Also alles, was man da so braucht. Und wie gesagt, war um 11:30 dort, mein Zimmer war schon frei, konnte ich schon direkt inchecken, fand ich sehr, sehr nett. Da ich ja schon so lange ohne Parkplatz war, dachte ich, ey, komm, gleich mal ein Bike-Run machen, habe mal eine Tour aufgelegt. Und bin dann schon mal direkt los. Tour verlinke ich euch mal. Also wer die Originaltour, also ich verlinke euch die Tour. Und wer genau meine Tour sowieso nachfragen will, dann kann ich natürlich auf Nachfrage immer meine persönliche GPX-Daten schicken. Und dann ist es eigentlich ein bisschen, was heißt besser. Also die Wege sind schon relativ gut ausgeschildert. Aber wenn man das halt praktisch direkt nachfahren kann oder so, ist es cooler. Dann gibt es noch kurz das Video schon in der Fette, wer es schon gesehen hat. Dann bin ich auf diesen Zugspitzblick hochgeradelt. Das war praktisch diese normale Straße. Und ja, das ging von der Belastung eigentlich her. Und habe auch, wie gesagt, ein paar Videos gemacht. Dann ging es wirklich in den Wald, noch ein bisschen auf den Ausblick, ein paar Höhenmeter gemacht. Dann dachte ich, ach, wenn ich doch schon in der Nähe bin und es rollt gerade so gut, bevor das Wetter schlecht wird. Aber Achtung, kurzer Teaser, es haut noch einen Sonnentag raus. Also es war ja für Montag und Dienstag war ja Sonne angesagt. Und jetzt sogar für Mittwoch noch. Also deshalb muss ich heute auch ein bisschen mehr Ressourcen ein bisschen drin machen, weil verrat's euch ja schon, ich habe es wieder ein bisschen übertrieben. Muskelkater hat man, er kennt Muskelkater, aber man merkt dann schon, man hat nicht so guter Flow. Aber für das habe ich ja 8 Zeit und ihr seht ja, bin ja noch nicht so weit gekommen für 12 Uhr. Macht aber auch nichts, weil ich muss hier schön in der Sonne sitzen, aufs Tal gucken. Ist ganz nice. Wenn ich jetzt gerade so ein bisschen nur links gucke, sehe ich sogar am Haldensee sogar dieses Schwimmbad. Ja, aber ich denke nur, für Schwimmbad ist es noch zu kalt. Auf jeden Fall Zugspitzblick, dann bin ich noch an den Haldensee, aber gut, nicht direkt. Dort war ich dann auf Number 2 im Trittetweiser in so einem Café, habe noch ein bisschen Apfelkuchen und eine Bierchen getrunken. Dann bin ich noch Nesselwangen hoch. Oh, komm, gleich kommt der Wanderin, kann ich mal Pause machen. Und die habe ich auch nicht gesehen. Und dann bin ich dort noch ein bisschen Erkundung machen. Dann bin ich zurück nach Tannheim. Und in Tannheim wollte ich natürlich noch direkt hingehen und wollte mir den Fließsee noch mal angucken. War ich nach 17 Uhr, das heftig Tourhund die Straße fahre. Die habe ich dann auch direkt mitgenommen, bin auch in der Fließsee. Was lustige Story war, da war noch eine Braut, die hat noch ein Brautfoto gemacht, die ist dann mit ihrem Hochzeitskleid noch in der See, hat ein bisschen Wasser gespritzt und so. Ein paar Jungs wollten noch ein bisschen baden, aber nur der Ende hat's geschafft. Guten Tag! Und dann, wie gesagt, habe ich noch ein bisschen die Füße nass gemacht, noch ein bisschen gechillt und dann bin ich nochmal zurückgerollt. Gestern habe ich dann dort am Sessellift in der Pizzeria. Dort habe ich mal das erste Mal statt Pizza mir zu bestellen, Nudeln bestellt, aber die Kombi war doch zu krass. Irgendwie, ich hatte Bock auf Thunfisch, ja. Also ich hätte normalerweise Thunfischpizza bestellt, aber irgendwie dachte ich, ach, Nudeln sind ach nicht schlecht. Nee, normalen Nudeln will ich nicht, will ich Tortellini. Ach komm, essen wir doch mal Tortellini mit Alforno, mit Thunfisch und Tomatensauce und Parmesan. Ja, hat satt gemacht, aber die Kombi war irgendwie nicht so geil. Mal gucken, was ich heute mache. Heute gehe ich wahrscheinlich in so in den Dorfwirt drin, auch ein bisschen was Kleineres essen. Und denke ich mal, na, oh, jetzt bin ich schon wieder in der Zukunft, oder in der Vergangenheit reden. Auf jeden Fall war ich dann am Fließsee, noch ein paar Bilder gemacht und bin zurück. Da habe ich irgendwie Verbotsschild gesehen. Aber ich denke mir, da werde ich heute auf jeden Fall noch mal hinfahren, weil das ist im Endeffekt nicht weit. Also es sind 4-5 Kilometer, ich glaube 100 Höhenmeter oder so, ist zwar schon anstrengend, aber da kannst du wirklich einfach mal, wenn du schön die Tour abgerissen hast, kannst du mal schön noch an das See rinmachen. Diesmal gehe ich vielleicht sogar noch, mal gucken, ob ich vorher heimfahre. Nehmen wir noch den anderen Rucksack mit, laden wir vielleicht noch ein paar Flaschen Bier rein und mach vielleicht dort dann noch ein Vespa. Ach, ich überlege mir das nochmal. Muss man mal gucken, bei Achtung, morgen, Dienstag, Grüße an die Dotti. Die hat es nicht gewusst, morgen ist in Österreich nämlich Feiertag. Maria Himmelfahrt ist morgen. So, Tour war vorbei, waren dann in Summe 45 Kilometer, 1000 Höhenmeter und alles, was es hier so in der Gegend gibt, schon mal hier zum Angucken. Und die Tour widme ich diesmal im Planet Kai. Hallo vom Planet Kai Podcast. Also wie gesagt, ach, wenn du noch hier in den Tannheimer Tal warst, ach, hier kurz Reiseempfehlung, beziehungsweise ist nicht weit, hab mal schon geguckt, der Heimweg zu mir sind es 383 Kilometer. Wirklich war schönes Einzelzimmer und so, ach, Internet passt, du kannst hier zu Fahrrad fahren, wirklich, ach, eben, du kannst, ach, wirklich mit dir eine Bahn nehmen, auf die Berge fahren, also ich denke mal, ach, das wird dir auch zum Wandern und so, wird dir das richtig gut gefallen. Gut, dann machen wir jetzt mal keinen Teaser auf die nächste Folge, ja, weil wie ihr schon ihr morgen hört oder übermorgen, ist das dann ja schon wieder fast der Anfang zur neuen Folge, ja. Und sollen wir schon mal sagen, wenn die Tourwidmung diesmal geht? Ach komm, er hat mich auch immer schön beraten, hat mir auch schöne Tipps gegeben. Thomas, die nächste Tour widme ich dir. Und ich denke mal, ich schicke dir auch gleich schon mal ein Teaserbild, du hast mir ja was schon empfohlen. Ich bin schon da, es sind noch 1,8 Kilometer, dann bin ich schon mal da. Aber du siehst ja, ich habe es ja heute Morgen ja schon gesagt, ich habe es ja schon ein bisschen erweitert, deshalb muss ich auch gleich, wo ich dort bin, wo was esse und was trinke, sonst gäbe das heute nämlich nichts, weil irgendwie für das, dass ich nicht so viel machen wollte, denke ich mal, hau ich wieder dasselbe raus wie gestern. Ach, aber ist halt so, muss man halt ausnutzen, wenn man halt dumm in die Berge ist. Und wie gesagt, danke an die Jungs doch vom Redinger, Micha und auch Jörg. Ja, ich bin in so Sachen sehr, sehr organisiert und mach mal da immer einen schönen Plan. Aber brauchen da keine Angst zu haben. Ich bin aber auch sehr flexibel. Und wenn ich keinen Bock gehabt hätte oder wenn scheiß Wetter ist, dann lasse ich es auch mal gut sein. Und Jörg, ja? Dir hätte es hier auch gefallen. Gibt nämlich keine Burgen. Kann hier keine Burgen zeigen, aber Berge. Und ja, ich würde hier dann alle Hütten zeigen. Könnte man schön auf alle Hütten gehen. Was ich hier momentan mich ein bisschen traurig macht, ich habe jetzt hier schon längere Zeit keine Milchbauernhütte mehr gehabt. Habe ich ja am Anfang schon gezählt in Kempten. Also das ist wirklich so mein Highlight. Also wenn ich irgendwie sehe, so, wo so ein Bauer seine Rohmilch verkauft und Kuchen und ich brauche auch nicht so aufwendiges Essen und Gefärz und so, brauche ich nicht. Aber wenn da heute noch einer kommt und hat verkauft Milch und dann kriegt er ganz ein Liter abgebobbt. So, jetzt muss ich mal zumachen, weil kommen nämlich die, mit denen ich mich hochgetroffen habe, und die denken, ach, was ist das für ein Fahrradfahrer, auch schon die ganze Zeit. Alles klar, dann mache ich mal Schluss. Bis demnächst. Servus.